Deutschsein, deutsche Kultur und Eigenart. Der Buchtitel »Deutschland schafft sich ab« legte die Vermutung nahe, der Autor könne dem deutschen Staat, der deutschen Nation oder gar dem Deutschsein als solchem irgendeinen besonderen Wert beimessen und es auch in der Zukunft für bewahrenswert halten. Der Rockmusiker André Herzberg formulierte es so. Zitat: Es gibt diesen unausgesprochenen Konsens, sich auf alle Fragen, die unsere Identität berühren, nicht einzulassen, egal ob von links oder von rechts. Bevölkerung statt Volk zu sagen oder die Menschen in unserem Land statt Deutsche. Ich glaube aber, in Wahrheit vermissen die Deutschen das. Und bei Sarrazin klingt das an. Bei ihm geht es plötzlich wieder ganz konkret um das Deutsche. Zitat Ende. Das stieß all jenen übel auf, die, wie zum Beispiel Lorenz Marold vom Berliner Tagesspiegel, schon im deutschen Volkscharakter einen Schlüsselbegriff der extremen Rechten sehen. Die Thematisierung der Geburtenarmut in Verbindung mit Deutschlands Zukunft rief gleich die Erinnerung an das Mutterkreuz auf den Plan. Da durfte in der jungen Welt der Hinweis nicht fehlen, dass ein Neonazi-Paar in Mecklenburg kürzlich das siebte Kind geboren habe. Für diese Art der Weltbetrachtung ist die Welt ein umso besserer Ort, je weniger Kinder die Deutschen haben, denn umso geringer ist auch die künftige braune Gefahr. Vollends schrillten die Alarmglocken, als derselbe Autor, der die Geburtenarmut kritisch sah, auch auf die kulturellen Eigenheiten und Integrationsprobleme muslimischer Migranten hinwies. Da zog Margot Käßmann gleich die Verbindung zum Holocaust. Zitat: Gerade in Deutschland haben wir die Erfahrung gemacht, wenn Bevölkerungsgruppen derart diffamiert werden, was das bedeuten kann an Ausgrenzung, an Missachtung bis hin zu Auslöschung von Menschenleben. Zitat Ende. Armgard Segers tat dazu den Seufzer, Zitat: Einsam und unverstanden ist der moderne Deutsche, anpassungsfähig und konfliktscheu bis zur Selbstaufgabe, und am liebsten heult er mit den Wölfen. Zitat Ende. Noch 1953 hatte Peter Suhrkamp in seinem neu gegründeten Verlag die erweiterte Ausgabe der 1940 erstmalig erschienenen Anthologie »Deutscher Geist« herausgebracht, die noch immer lieferbar ist. Peter Suhrkamp beendete damals sein Vorwort mit dem schönen Satz: Auch bestehen nach 1945 unvermindert für alle Völker in Europa die alten und neuen Anlässe, Zwiesprache mit ihrem eigenen und dauernden zu halten, nicht zuletzt für uns Deutsche in unserer gefahrvollen Gegenwart. Solch ein Buchtitel käme im heutigen Just-Milieu, genau wie die Worte Peter Suhrkamps, wohl leicht unter Braunverdacht. Damit, dass ich Deutschland und dem Deutschsein einen Eigenwert beimaß, hatte ich offenbar ein Tabu berührt. Es gibt nämlich Tabus, die kann man benennen, zum Beispiel Diskriminierungsverbote aller Art. Bei anderen Tabus dagegen ist schon die Benennung eine Tabuverletzung. Niemals würde ein Vertreter des Just-Milieu zugeben, dass er das Deutsche als solches tabuisiert. Das müsste dann ja, soweit reicht die Logik noch, auch für alles Jüdische, Russische und so weiter gelten. Ein klassischer Vertreter dieses Milieus, das alle Zukunft im Transnationalen sieht, ist der bei deutschen Linksintellektuellen sehr beliebte britische Historiker Timothy Garton Ash. Er fand meine Fragestellung offenbar illegitim und spottete in seiner Rezension des Buches über Germanen zu Zeiten des Tacitus, die in deutschen Urwäldern blonde Gretchens zeugen und dabei Goethes Faust lesen. Ein solches Bild gründet letztlich recht unreflektiert in der Theorie, es gebe etwas im deutschen Volkscharakter oder in der Essenz des Deutschtums, das linear zum Holocaust geführt habe. Das ist natürlich Unfug. Deutschland war bis 1933 im Vergleich zu den anderen Völkern Europas weder besonders aggressiv noch besonders antisemitisch. Selbst die Behauptung, Deutschland trage eine besondere Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs, entspricht nicht mehr dem aktuellen angelsächsischen Forschungsstand. Die moralische Katastrophe und der Schrecken des Holocaust haben sich eben nicht gesetzmäßig aus der deutschen Geschichte entwickelt. Sie sind ein grauenhaftes Unikat, dessen Tiefendimension und dessen Erklärung man schlicht verfehlt, wenn man es essentialistisch mit deutschem Wesen und deutscher Geschichte verbindet. Offenbar glaubte schon Machiavelli an eine deutsche Wesensart, als er vor 500 Jahren schrieb, die zum Steuerzahler notwendige Grundehrlichkeit hätten die Deutschen, die Italiener und Franzosen aber seien zu verderbt dazu. Auch Machiavelli müsste wohl nach neuer deutscher Diktion dem rechten äußeren Rand zuzuordnen sein. Gleichheit versus Differenzierung. Die gesamthafte Fragestellung und Ausrichtung des Buches verstieß umfassend gegen ein ideologisch geprägtes, universalistisches Gleichheitsgebot, das jede Differenzierung als ideologisch verdächtig und tendenziell menschenfeindlich brandmarken möchte. Das gilt für die Frage der Erblichkeit von Intelligenz ebenso wie für die Bewertung kultureller Prägungen oder die Kompatibilität von Religionen mit der Moderne. Dabei wird der legale Gleichheitsbegriff stets mit Gleichheit im Tatsächlichen durcheinandergeworfen, während andererseits tatsächliche Gleichheit und Gleichwertigkeit miteinander gedanklich und begrifflich vermischt werden. So geht unter, dass sich die gesamte Entwicklung der Welt, von der Amöbe in der Ursuppe bis hin zur Explosion des Internets, aus der Herausbildung von Unterschieden ergibt, die Entwicklungen entweder begünstigen, hemmen oder abschneiden. Wer auf der analytischen wie auf der moralischen Ebene auf Gleichheit setzt und Differenzierung nicht sehen will, verfehlt das Entwicklungsgesetz der Natur wie auch des Menschen und endet geistig leicht in einer Welt des virtuellen Kitsches, die jede Analyse, die nicht mit diesem Weltbild übereinstimmt, als Provokation empfindet. Es ist kein Zufall, dass im Zusammenhang mit der Diskussion um Deutschland schafft sich ab wohl kein Wort öfter gefallen ist. Neid. Die Stiefschwester der Gleichheit ist der Neid. Auch dies ein Tabu-Tabu. Niemand wird je zugeben, dass er neidisch ist. Aber er wird genügend andere Gründe finden, das Objekt seines Neides herabzusetzen. Es hatte schon fast komischen Charakter, wie bereits vor Erscheinen des Buches die öffentlichen Hochrechnungen begannen, wie viel der Autor wohl damit verdienen werde. So forderte Renate Künast schon am Tage des Verkaufsstarts in der Talkshow Beckmann, der Autor möge doch seine Tantiemen für Integrationsprojekte spenden. Es war da nicht mehr weit bis zum Vorwurf, ich hätte das Buch aus Geldgier geschrieben. Irgendwo war diese Haltung sogar folgerichtig. Wenn nämlich alle Menschen gleich sind und ihre unterschiedlichen Erfolge nur den Umständen geschuldet, dann ist Ungleichheit der Einkommen unmoralisch und auch der Taz-Redakteur durfte eigentlich seinen gerechten Anteil an Sarrazins Tantiemen einfordern. So waren dann auch die Überschriften. Umstrittenes Buch macht Sarrazin zum Millionär. Frührentner Sarrazin wird Millionär. Der Wutverdiener. Man hörte förmlich das kollektive Zähneknirschen der vereinigten Medienklasse. In meiner zweiten und letzten Diskussion mit der damaligen niedersächsischen Integrationsministerin Aygül Özkan am 23. Januar 2013 konnte diese zwar auch 2,5 Jahre nach der Veröffentlichung keine einzige falsche Zahl aus meinem Buch benennen. Aber 4-mal im Verlauf einer 1,5-stündigen Debatte warf sie mir vor, ich hätte mit dem Buch viel Geld verdient. Diese Veranstaltung, die einen Schlusspunkt meiner öffentlichen Auftritte zu Deutschland schafft sich abbildete, enthielt zahlreiche Elemente, die mir immer wieder begegneten und denen man offenbar auch mit Vernunft und kühlem Kopf nicht beikam. Eine türkischstämmige Integrationsministerin, die mir Rassismus vorwarf, aber diese Behauptung mit keinem einzigen Zitat belegen konnte. Den Hinweis auf Bildungsmängel türkischer Migranten erklärte sie zur Beleidigung der ganzen Volksgruppe und als Gegenargument wies sie auf ihren eigenen Notendurchschnitt von 1,6 beim Abitur hin. Eine junge Frau mit Kopftuch, Sumaya Djemay vom Islamischen Kulturzentrum Wolfsburg, die darüber Klage führte, dass sie wegen des Kopftuchs arbeitslos zu Hause sitze. Ein Moderator vom ZDF, Clemens Altmann, der falsch aus meinem Buch zitierte, um damit Suggestivfragen einzuleiten. Eine junge Redakteurin von RTL, Annalena von Hodenberg, die zugab, dass sie mein Buch nicht gelesen hatte und deren ganzes Bemühen beim Interview sich darum drehte, ein ihr unbekanntes Buch mitsamt Autor unter Rassismus und Rechtsverdacht zu stellen. Die Antextung des Beitrags leitete auch sie mit einem falschen Zitat aus meinem Buch ein. Ein linksfaschistischer Pöbel, der sich teilweise unter die Zuhörer gemischt hatte, teils gewaltsam eingedrungen war, der mit Papierbeuteln voller Fäkalien um sich warf und Transparente entrollte, kein Forum für Rassisten. Erneut die Integrationsministerin, die mit breitem Lächeln dabei zuschaute und keine Anstalten machte, als anwesende Vertreterin der Staatsmacht mäßigend einzugreifen. Eine tumbe Lokalpresse, die sich anderntags am Skandal erfreute, zu Inhalten aber schwieg. Schließlich aber ein Publikum, das mehrheitlich immer wütender auf den Moderator und die Ministerin wurde und so den Zweck der ganzen Veranstaltung, der offenbar darin bestanden hatte, mich vorzuführen, in sein Gegenteil verkehrte. Ganz offenbar stellte das Buch die Toleranz von Politik und Medien auf eine harte Probe. Heinz Buschkowski wollte es mit seinem im September 2012 erschienenen Buch »Neukölln ist überall« besser machen. Er verzichtete auf grundsätzliche Analysen und schilderte schlicht die Praxis in seinem Bezirk und seine Lösungsvorschläge. Auch er wurde Rassist genannt, auch Lesungen von ihm wurden gestört. Reaktion von Medien und Politik. Die Reaktion des breiten Publikums auf »Deutschland schafft sich ab« hatte gezeigt, dass die Deutungsmacht der Medien und des von ihnen verordneten Mainstream-Denkens durch einen Einzelnen durchbrochen werden kann. Das wurde mir nachhaltig übel genommen. Die konstant falsche Wiedergabe meiner Aussagen in den Medien war die Rache der Düpierten, die hofften, auf Dauer doch wieder die Oberhand zu erlangen. Gewissen Journalisten geht es offenbar gar nicht um die Vermittlung von Erkenntnissen und relevanten Aspekten, sondern um propagandistisches Hintreiben des Medienkonsumenten zur als richtig erachteten Meinung. Die Vermittlung der realen Zusammenhänge wird dabei bis hin zur Lüge der propagandistischen Stoßrichtung komplett untergeordnet. An die Stelle der Unterstützung der Meinungsbildung der Leser tritt eine oberlehrerhafte Indoktrinierung. Nur ganz wenige Journalisten und Politiker befolgten den Rat einer Leserin aus Gera. Zitat: Bevor eine Meinung entstehen und sich manifestieren kann, ist es unerlässlich, ein Werk als Ganzes zu betrachten, was wiederum bedeutet, dass man alle Seiten liest. Zitat Ende. Darum entging ihnen auch der Kern des Buches, den die Leserin wie folgt zusammenfasste: Was nutzt Globalisierung, wenn Kulturen verloren gehen, Deutschland sich mehr und mehr verschuldet, die Menschen vergreisen und nur wenige im Lande gut genug gebildet sind, um eine Wirtschaft zu führen und zu entwickeln? Das Gegenteil dieser Leserin ist der typische Medienkonsument, der Süddeutschen Zeitung, Zeit und Spiegel liest, den Objekten der Berichterstattung, etwa dem zitierten Buch, aber niemals näher kommt. Zu dieser Art von Lesern gehörte jene linksliberale Gymnasiallehrerin, die offenbar prinzipiell immer auf der Seite des Guten steht und mich bei einer privaten Geselligkeit offensiv mit ihrer fertigen Meinung konfrontierte, welche sie aus den genannten Medien gewonnen hatte. Üblicherweise frage ich immer zuerst, ob jemand das Buch gelesen hat, über das er oder sie mit mir reden möchte. Wenn das nicht der Fall ist, weiche ich einer Diskussion höflich aus. Dieses Mal hatte ich nicht aufgepasst und war plötzlich mittendrin. Als klar wurde, dass sie elementare Basisfakten nicht im Kopf hatte, als sich herausstellte, dass ihre konkrete Erfahrung mit muslimischen Schülern auf ein Mädchen mit Kopftuch in einer ihrer Klassen beschränkt war, als sie bekannte, von Autorinnen wie Nezla Kelek, Güner Balci, Seyran Ateş, Sabatina James noch nie etwas gehört zu haben, als ich zeigte, dass ihr auch Ergebnisse von PISA-Studien ganz unbekannt waren, da wurde sie schlagartig müde und war verschwunden. Das zeigt die kolossale Rolle der Medien. Viele Medienkonsumenten fühlen sich informiert und werden doch nur konditioniert und manipuliert. Toleranz endet an der Grenze des Zumutbaren. Was aber zumutbar ist, ist eine Frage, die nach Raum und Zeit verschieden ist. Ein vernünftiges Maß an Toleranz stellt sich niemals von selber her. So äußerte sich der Historiker Michael Stürmer ein Vierteljahr nach Beginn der Debatte. Und er fuhr fort: Der gewaltige Erfolg der Thesen von Thilo Sarrazin unter den Deutschen sollte alle Politik, alle Politiker daran erinnern, dass sie mit sozialem Sprengstoff umgehen, wenn sie, statt konkreter Antworten und konstruktiver Beruhigung, nichts als abgebrauchte und hohltönende Phrasen der Political Correctness anbieten. Dieser Rat war sicherlich von Medien und Politik mehrheitlich nicht befolgt worden. Henrik M. Broder beobachtete eine, Zitat, monochrome Meinungslandschaft, die vor Entrüstung bebt, Zitat Ende, und sich anscheinend darin einig war, Thilo Sarrazin, Zitat, solle als unberührbarer dastehen, Zitat Ende. Der stellvertretende Chefredakteur des ZDF, Ilmar Thewissen, sprach am Erscheinungstag des Buches den Kommentar im Heute-Journal. Zitat, Thilo Sarrazin will einen anderen Staat, nicht offen und gastfreundlich, sondern abweisend, respektlos und fremdenfeindlich. Das widerspricht unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Er stellt sich damit in eine Reihe mit Extremisten. Er stiehlt sich aus der Verantwortung und deshalb gehört Thilo Sarrazin nicht mehr in ein Spitzenamt der Bundesrepublik Deutschland. Zitat Ende. Ich könnte an dieser Stelle weitere Zitate und Erlebnisse anfügen, etwa die Anlage und den Verlauf der Talkshow Beckmann, bei der ich am selben Abend eingeladen war. Dieser Abend zeigte aber auch die Grenzen der Empörungsstrategie. Als abgekämpfter Underdog, den man im Kreis von 6 Verfolgern mit moralisch erhobenem Zeigefinger nicht einmal ausreden ließ, erregte ich offenbar breites Mitleid. Und die Reaktionen des Publikums auf diese Sendung liefen auf überwältigenden Zuspruch für mich hinaus. Die vermeintlichen Tabubrüche, für die mich große Teile von Politik und Medien geißelten, wirkten offenbar auf eine Mehrheit der Bürger wie eine Erleichterung und Entlastung, wie die Befreiung von einem lang empfundenen Druck. Bei einem Teil der Medien führte dies zu einem nachdenklichen Innehalten. Andere dagegen verdoppelten ihre Anstrengungen im Kampf gegen Thilo Sarrazins Thesen. Stefan Hebel sprach in der Frankfurter Rundschau vom Ruf des Rattenfängers und forderte, ja, Sarrazin muss weg. Neben allerlei Delegitimierungs- und Diffamierungsversuchen war dazu das probateste Mittel, den Inhalt meiner Aussagen falsch wiederzugeben oder durch fehlende Differenzierung gröblich zu entstellen. Friedrich Kramer, Direktor der Evangelischen Akademie in Wittenberg, formulierte in einer öffentlichen Diskussion die Rechtfertigung für eine solche Strategie, als er zugestehen musste, dass er falsche Fakten in meinem Buch nicht entdecken konnte. Er sagte mit entwaffnender Naivität, das stimmt vielleicht, nur Fakten sagen gar nichts und alles. Es kommt am Ende allein darauf an, was man mit den Fakten sagen möchte. Ins Deutsche übersetzt heißt dies, der Inhalt ist unwichtig, die Gesinnung ist entscheidend.